Okay, 1 Samuel chapter 14. 1. Samuel Kapitel 14. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend. Thank you that we can study your word together. Danke, dass wir dein Wort zusammen studieren können. And I pray that you'd bless it tonight. Und ich bete, dass du es heute Abend segnest. To our hearts in Jesus name. Und zum Segen werden lässt für uns in Jesu Namen. Amen. Amen. Well, let's say hi to our friends in website land. Begrüßen wir unsere Freunde okay. Im Internetland. Okay. You can give them a hand. Go ahead. It's about 130 people a day who listen to the messages on the website. Ungefähr 130 Leute hören sich täglich die Botschaften auf der Website an. Okay, 1 Samuel chapter 14. 1. Samuel Kapitel 14. We're talking about Jonathan today. Wir sprechen über den Jonathan heute. But I want to contrast him to his father Saul. Ich möchte ihn seinem Vater Saul gegenüberstellen. Who is a picture of the very best. Der ein Bild des Allerbesten war. In the natural. Im Natürlichen. Who proves the point. Der einen Beweis erstellt. Yeah. That if we don't do things God's way. Dass wenn wir nicht die Dinge auf Gottes Weise tun. It doesn't work. Funktionieren sie nicht. Even under the best conditions. Sogar unter den besten Bedingungen. In chapter 13 verse 14. In Kapitel 13 Vers 14. Samuel told Saul his kingdom would not endure. Sagte Samuel Saul, dass sein Königreich nicht bestehen würde. The Lord has sought out for himself a man after his own heart. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Okay, now chapter 14 today. Jetzt heute Kapitel 14. Verse 1. Vers 1. Now the day came that Jonathan the son of Saul said to the young man who was carrying his armor. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger sagte: Come and let us cross over to the Philistines' garrison that is on the other side. Komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, der dort drüben ist. But he did not tell his father. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Now if you look back, wenn ihr zurückschaut, to chapter 13, the end of the chapter, Kapitel 13 am Ende, the Israelites had no weapons. Die Israeliten hatten keine Waffen. Only a few of them had a few swords. Nur ein paar von ihnen hatten ein paar Schwerter. But for the most part, it was pitchforks and. Aber meistens hatten sie Heugabeln. They were not even allowed to sharpen them themselves. Die sie nicht einmal selbst schärfen durften. In verse 20 of chapter 13. In Vers 20 von Kapitel 13. They had to take them to the Philistines to have them sharpened. Sie mussten sie bei den Philistern schärfen lassen. So having a war against the Philistines was ein Krieg gegen die Philister zu haben, pretty daring. War gewagt. Okay. So Jonathan says, let's go over to the Philistines. His dad didn't know it. So sagte Jonathan, gehen wir zu den Philistern, aber sein Vater wusste nichts davon. Verse 2. Saul was staying in the outskirts of Gibeah. Vers 2. Saul steht am Rande von Gibeah. Okay, skip to verse 4. Vers 4. Between the passes by which Jonathan sought to cross over to the Philistine garrison, there was a sharp crag on the one side and a sharp crag on the other side. Es waren aber zwischen den Pässen, durch die Jonathan zu dem Posten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke auf der einen Seite und eine Felszacke auf der anderen Seite. Verse 6. Then Jonathan said to the young man who was carrying his armor. Und Jonathan, Vers 6, sprach zu dem Waffenträger: Come and let us cross over to the garrison of these uncircumcised. Der seine Waffen trug. Komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. And here's our principle. Und jetzt kommt unser Prinzip. Perhaps the Lord will work for us. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. What does that tell you? Was sagt dir das? Perhaps the Lord will work for us. Vielleicht wird der Herr für uns etwas tun. Much different than his father's attitude. Eine ganz andere Einstellung als die seines Vaters. Perhaps. Vielleicht. Jonathan was not playing God in anybody's life. Jonathan hat sich nicht zum Gott aufgespielt in eines anderen Menschen Leben. He didn't know what God was going to do. Er wusste nicht, was Gott tun würde. And he was not ashamed to say it. und hat sich nicht geschämt, das zu sagen. It doesn't make me less of a Christian to not know what God is going to do. Wenn ich nicht weiß, was Gott tun wird, macht es mich nicht zu einem schlechteren Christen. Actually, it makes me a more mature believer. Es macht mich eigentlich zu einem reiferen Gläubigen. When I just let God be God. Wenn ich Gott Gott sein lasse. Perhaps the Lord will work for us. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. For the Lord is not restrained to save by many or by few. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder wenige zu helfen. His armor bearer said to him, "Do all that is in your heart." Und sein Waffenträger antwortete ihm, tu alles, was du vorhast. Verse 8. Then Jonathan said, Vers 8, und Jonathan sagte, Behold, we will cross over to the men and reveal ourselves to them. Siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. If they say to us, wenn sie dann zu uns sagen, Wait until we come to you. Halt, bis wir zu euch gelangt sind. Then we will stand in our place and not go up to them. So wollen wir stehen bleiben, wo wir sind und nicht zu ihnen hinaufgehen. But if they say, wenn sie aber so sprechen, Come up to us. Kommt zu uns herauf. Then we will go up, for the Lord has given them into our hands, and this shall be the sign to us. So wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Isn't it wonderful to just let God be God? Ist es nicht wunderbar, einfach Gott Gott sein zu lassen? And not have to pretend that I know what God is doing? Und nicht vorgeben zu müssen, dass ich weiß, was Gott tun wird? In my life or in someone else's life? In meinem Leben oder im Leben eines anderen? If Romans 11:33 is true, wenn Römer 11:33 wahr ist, where the Apostle Paul writes, wo der Apostel Paulus schreibt, Oh, the riches, both of the wisdom and knowledge of God. Welch ein Reichtum der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. His judgments are past finding out. Seine Rechtsprechungen sind unerforschlich. And his ways past finding out. Und seine Wege kann man nicht herausfinden. His ways are past finding out. Seine Wege sind nicht herausfindbar. So even if I could guess what God was going to do, also wenn ich auch raten könnte, was Gott tun könnte, it would be like hitting the lottery. Es wäre so wie das Lotto spielen. And if I happened to pick that number, God would change what he was going to do anyway. Und wenn ich zufällig diese Nummer erwischt hätte, dann würde Gott sowieso seinen Plan verändern. Letting God be God. Gott Gott sein lassen. Now on Sunday we had I spoke about forgiveness. Am Sonntag sprach ich über Vergebung. There was a couple coming to our church, and as they were driving to the church, ein Paar war auf dem Weg zur Gemeinde im Auto. They told me this after service. Die haben mir das nachher dann erzählt. They were praying. Sie haben gebetet. And they were talking to each other first. Haben zuerst miteinander gesprochen. And they said, "Let's pray." Und haben gesagt, beten and ask wir, God for sure if this is our church. Beten wir Gott, ob, dass er uns zeigt, ob das sicher unsere Gemeinde ist. Because they're not members of our church. Weil sie nicht Mitglieder unserer Gemeinde they just sind. They come once in a while. Die kommen so ein paar Mal. And then they prayed this. Dann haben sie Folgendes gebetet. Lord, show us exactly. Herr, zeig uns genau. For it is a strange thing for us that evil would drive us to this church. Denn es ist komisch für uns, dass uns Böses zu dieser Gemeinde hinführt. So if that's your will, confirm it exactly from the pulpit. Aber wenn das dein Wille ist, dann bestätige das ganz genau von der Kanzel. Then on Sunday night I said something in the message I didn't say Sunday morning. Und am Sonntagabend habe ich etwas in der Botschaft gesagt, was ich in der Früh nicht gesagt habe. And they were here Sunday night. Und die waren hier Sonntagabend. And you remember the statement I made. Und erinnert ihr euch an die Aussage, die ich getroffen habe? I said the only reason I'm in Austria today. Ich habe gesagt, der einzige Grund, warum ich heute in Österreich and bin in this church und in dieser Gemeinde is because evil has brought me here. Ist, weil das Böse mich hergebracht hat. And they just about fell out of their chairs. Und die sind fast vom Sessel gefallen. I went out with them after. Ich bin nachher mit ihnen fortgegangen. They told me the story. Sie haben mir die Geschichte erzählt. They looked for a third witness. Sie haben nach einem dritten Zeugnis gesucht. And the first person they, or one of the people they talked to after service. Und eine der Menschen, mit denen sie nach dem Gottesdienst gesprochen haben, said, you know what? The only reason I'm here. Die Person sagte, wisst ihr was? It's because evil brought me here. Der einzige Grund, warum ich hier bin, ist, weil das Böse mich hergebracht and they hat. Said to me, dann sagten sie mir, God has shown us, Gott zeigt uns, that he wants us here. Dass er uns hier haben möchte. And this is how God works. Und so wirkt Gott. But this word perhaps, aber dieses Wort vielleicht, will always deliver us from playing God. Wird uns immer davon befreien, Gott zu spielen. Because there's things that God may want us to do that we would never even imagine ourselves doing. Weil es gibt Dinge, von denen Gott möchte, dass wir die tun, die wir uns gar nicht vorstellen können. And then things we want to do that God doesn't want us to do. Und es gibt Dinge, die wir gern tun wollen, aber von denen Gott nicht möchte, dass wir sie tun. And it's easy. Und es ist leicht to say, God told me. Zu sagen, Gott hat mir gesagt. God showed me. Gott hat mir gezeigt. When he really hasn't. Obwohl er das gar nicht getan hat. Better to say, perhaps. Es ist besser zu sagen, vielleicht. And the situations that occur in our life. Und Situationen, die auftauchen in unserem Leben. To be slow to say, that was God. Dass wir nicht zu schnell sagen, das war Gott. When you don't have two or three witnesses. Wo du nicht zwei oder drei Bestätigungen hast. 2 Corinthians 13:2. Everything is established by two or three witnesses. Alles wird bestätigt von zwei oder drei Zeugen. But for someone to just proclaim, this is God and that's God. Aber wenn jemand einfach so verkündigt, das ist Gott und das war Gott. Is to play God. Das bedeutet Gott zu spielen. The Apostle Paul was in prison in Rome. Apostel Paulus war im Gefängnis in Rom. And suddenly he had this fellow prisoner. Und plötzlich war da ein Mitgefangener. He probably asked him what his name was. Er hat ihn wahrscheinlich gefragt, wie er heißt. His name was Onesimus. Er hieß Onesimus. Asked him where he was from. Fragte ihn, wo er herkommt. Well, I'm from Asia Minor. Ich komme aus Kleinasien. And from Colossae. Aus Kolosse. Oh really? I've got friends in Colossae. Ah, wirklich? In Kolosse habe ich Freunde. Really? Why are you even here? Warum bist du überhaupt hier? Well, I'm a runaway slave. Ich bin als Sklave weggerannt. Really? Who did you run away from? Von wem bist du entlaufen? Oh, a guy named Philemon. Von so einem Typen namens Philemon. Philemon. Philemon. I know Philemon. Ich kenne Philemon. He's in the church in Colossae. Er ist in der Gemeinde in Kolosse. Yeah, well, I was one of his slaves and I ran away. Ich war einer seiner Sklaven und bin entlaufen. Now I'm caught. Jetzt wurde ich gefangen. Now he can do anything to me. Jetzt kann er mir alles antun. He can even have me put to death if he wants. Er kann mich töten, wenn er möchte. He can cut my Achilles tendons. He can do anything he wants. Er kann meine Achillessehnen durchtrennen, alles was er will. Cut one of my arms off. He can blind anything he wants. Meinen Arm ab. What am I going to do? Die Augen ausstechen, was immer er will, was soll ich machen? The Apostle Paul intercedes for him. Also tritt der Apostel Paulus für ihn ein. And he writes this letter to Philemon. Und schreibt einen Brief an Philemon. He explains that he has his slave. Er erklärt, dass er diesen Sklaven hat. With him in prison. Dass der bei ihm ist im Gefängnis. And he tells him that he's led him to the Lord. Und er sagt ihm, dass er ihn zum Herrn gebracht hat. And at the end of this little letter, und am Ende dieses kleinen Briefes, he says these words, sagt er folgende Worte. Perhaps vielleicht it was God. War das Gott? Perhaps he came, perhaps he left you. Vielleicht hat er dich verlassen. So that he could return to you as a brother. Damit er als Bruder zu dir zurückkehren kann. This word perhaps brings God into the picture. Dieses Wort vielleicht bringt Gott ins Bild. And lets God be God. Und lässt Gott Gott sein. Same thing happened with Caleb in Joshua chapter 14. Das gleiche passierte mit Caleb und Josua in Josua 14. Where he wants to take the last mountain. Wo er den letzten Berg erobern möchte. Where Anak is living. Wo Anak lebt und diese Riesen. And he says to Joshua, give me the mountain. Und er sagt zu Josua, gib mir diesen Berg. For perhaps denn vielleicht the Lord will give it to me. Wird der Herr ihn mir geben. Perhaps. Vielleicht. Are you unsure? Bist du nicht sicher? What's the problem, Caleb? Was ist das Problem, Caleb? Why aren't you sure the Lord will give it to you? Warum bist du nicht sicher, dass der Herr es dir geben wird? Because it's very simple. Weil das ist ganz einfach. I'm not sure. Ich bin nicht sicher. But maybe. Aber vielleicht. And I can go forward. Und ich kann weiter nach vorn gehen. We are sure of the promises of God. Wir sind uns der Verheißung Gottes sicher. He will never leave me nor forsake me. Er wird mich nie verlassen oder versäumen. That's sure. Das ist sicher. All things will work together for the good. Alle Dinge wirken zum Guten. That's for sure. Das ist sicher. For those who love God. Denen, die Gott lieben. That's for certain. Das ist sicher. How God will do it? Wie Gott es tun wird? Have no idea. Habe ich keine Ahnung. No idea. Keine Ahnung. Perhaps he'll do this. Vielleicht macht er das. Perhaps he'll do that. Vielleicht macht er jenes. Perhaps he'll do this. Vielleicht macht er dies. Perhaps he'll do that. Vielleicht jenes. My child is like this. Mein Kind ist so. What shall I do? Was soll ich tun? Well, one thing is for sure, God will work it to the good. Eins ist sicher, Gott wird es zum Guten wenden. For all those in the situation who love him. Für alle die in der Situation, die ihn lieben. How he'll do it? Wie er das machen wird? I have no idea. Habe ich keine Ahnung. And I don't even want to guess. Und ich will nicht einmal raten. Because I don't want to play God. Weil ich nicht Gott spielen möchte. I mean, you can guess. Du kannst dir was vorstellen. But not assert that your guess. Aber not to assert that what I'm guessing is the way God's going to do it. Nicht um sicherzustellen, dass das, was ich mir vorstelle, auch genau das ist, was Gott tun wird. Jonathan had two choices. Jonathan stand vor zwei Wahlen. Either God will deliver them into our hands or he won't. Entweder wird Gott sie uns ausliefern oder nicht. So it's me and you. Also du und ich sind against a garrison. Gegen eine Garnison. And God can deliver with a few or many. Und Gott kann mit wenigen oder vielen befreien. So, who knows? Also wer weiß? Maybe God wants to deliver them into our hands. Vielleicht möchte sie Gott uns ausliefern. Who knows? Wer weiß? I mean, maybe. Ich meine vielleicht. If we go to Austria, God might want to start a church through us. Wenn wir nach Österreich gehen, will vielleicht Gott durch uns seine Gemeinde starten. I don't know. Ich weiß nicht. I know one thing for certain. Ich weiß eins ganz sicher. That God has a plan. Dass Gott einen Plan hat. I don't know what it is. Ich weiß nicht, wie der ausschaut. But perhaps. Aber vielleicht, if we move over for a season, wenn wir dort eine Zeit lang hinziehen, God will do something. Wird Gott etwas tun. I don't know. Ich weiß es and nicht. If he doesn't, wenn er es nicht macht, he doesn't. Macht das eben nicht. We can just try. Wir können es ja ausprobieren. We can walk by faith. Wir können im Glauben gehen. Before God. Vor Gott. And he, you know, the two of them, suddenly they're climbing up these cliffs. Und die zwei steigen jetzt da die Klippen hinauf. And then there they are. Da sind sie nun. When I say three, we jump up. Wenn ich drei, bis drei gezählt habe, dann springen wir and auf. We expose ourselves. Und zeigen uns. Okay, ready? One, two, three. Fertig. Go. Yeah! And the Philistines are looking down. Und die Philister schauen hinunter. And they say, look, Israelites. Und sie sagen, schau, Israeliter. And then they said the magic words. Und dann sagten sie die das Zauberwort. Come on up. Komm herauf. And Jonathan said, the Lord has given us the victory. Und Jonathan sagt, der Herr gibt uns den Sieg. And two guys attacked going uphill. Und zwei Burschen greifen an bergauf. And they killed 20 soldiers between the two. Und nur die zwei haben 20 Soldaten umgebracht. And they started a great victory. Und sie haben einen großen Sieg begonnen. And God confirmed it with earthquakes. Und Gott hat es bestätigt mit Erdbeben. Who knows what God can do? Wer weiß, was Gott tun kann? And this is a wonderful way to walk with the Lord. Und das ist eine wunderbare Art, mit dem Herrn zu gehen. No problem with saying perhaps. Kein Problem damit zu sagen vielleicht. As to what God might do. Bezüglich dessen, was Gott tun mag. The only problem we face is when we question. Das einzige Problem, dem wir gegenüberstehen, ist, whether what God has said is true. Wenn wir in Frage stellen, ob das, was Gott gesagt hat, and we wahr find ist. That in Luke chapter 1. Das finden wir in Lukas Kapitel 1. Here's the angel Gabriel. He appears to Zacharias. Der Engel Gabriel erscheint dem Zacharias. And tells him he's going to have a son. Und sagt ihm, dass er einen Sohn haben wird. He's going to be a great forerunner of the Messiah. Er wird ein großer Vorläufer des Messias sein. And here's the angel Gabriel. Also da ist jetzt der Engel Gabriel. In his glory. In seiner Herrlichkeit. In the temple. Im Tempel. Appearing to Zacharias. Erscheint dem Zacharias. Giving him all this good news. Und bringt ihm diese gute Nachricht. What God has said. Was Gott gesagt hat. And then Zacharias says. Und Zacharias sagt dann. How do I know this is true? Woher weiß ich, dass das stimmt? What? Was? How do I know this is true? Woher weiß ich, ob das stimmt? I am Gabriel. Ich bin Gabriel. From the presence of God. Von der Gegenwart Gottes. And because you said that, und weil du das gesagt hast, you shall be dumb. Wirst du stumm sein. Until it happens. Bis es passiert. Like what a dumb question. Was für eine blöde Frage. Here's Gabriel. Hier ist Gabriel. In the temple. Im Tempel. How do I know it's true? Woher weiß ich, ob das stimmt? What? Was? How do I know it's true? Woher weiß ich, ob das stimmt? How do you know it's true? Wie weißt du, ob das wahr ist? Who do you think I am? Was glaubst du denn, wer ich bin? He says, I'm Gabriel from the presence of God. Er sagte, ich bin Gabriel von der Gegenwart Gottes. Poof. And then Zacharias comes. I can't talk. Und dann kommt der Zacharias und kann nicht mehr sprechen. Then Gabriel comes down to Mary. Und dann kommt der Gabriel zu Maria. Few months later. Ein paar Monate später. Tells her good news. Und sagt ihr, bringt ihr gute Nachricht. But Mary asks the question. Aber Maria fragt, stellt eine She Frage. Doesn't say, how do I know this is true? Sie sagt nicht, woher weiß ich, ob das stimmt. She says, how can these things be? Sie sagt, wie kann das geschehen? She's not questioning whether it's certain. Sie stellt nicht in Frage, ob es wirklich so ist. She's just questioning how it could happen. Sie fragt sich nur, wie das passieren kann. Which is a big difference. Was ein großer Unterschied ist. One is coming against God's word. Das eine richtet sich gegen das Wort Gottes. And one is just asking how? Und das andere fragt sich nur wie. I don't doubt it. Also ich zweifle nicht daran. But I'm not even married. Aber ich bin ja nicht einmal verheiratet. I'm a virgin. Ich bin eine Jungfrau. Right. Richtig. And the Holy Spirit's going to come upon you. Und der Heilige Geist wird dich überschatten. And the holy thing that will be born in you. Und das Heilige, was in dir geboren wird, will be born from the Holy Spirit. Wird von dem Heiligen Geist geboren. We don't have to know how. Wir müssen gar nicht wissen, wie. I mean, who could have imagined? Wer hätte sich vorstellen können? The virgin birth. Wer hätte sich die Jungfrauengeburt vorstellen können? You're gonna bear a child. Du wirst ein Kind gebären. As a virgin. Als Jungfrau. Huh? Huh? Yeah. Yeah. Wow. How many things is God doing in our life? Wie viele Dinge tut Gott in unserem Leben? And because we don't understand it, und weil wir sie nicht verstehen, we don't understand how he's going to do it. Wir verstehen nicht, wie er das bewerkstelligen wird. We bring accusation against his word. Deswegen klagen wir sein Wort an. Because we can't figure out how, weil wir nicht herausfinden können, wie, we doubt the what. Zweifeln wir an dem was. I can't figure this out. Ich kapiere das nicht. What can God be doing? Was könnte Gott schon tun? Like the two guys on the road to Emmaus. Wie die zwei auf dem Weg nach Emmaus. Two disciples walking. Zwei Jünger, die gehen. Talking to each other. Und sich miteinander unterhalten. Man, what a bummer day, huh? Oh Mann, was für ein schlechter Tag. Still can't get over it. Ich kann das immer noch nicht begreifen. Thought he was gonna be the Messiah. Ich dachte, er wird der Messias sein. Wow, man, we followed for nothing. Mann, wir sind ihm für nichts nachgefolgt. Three whole years. Drei ganze Jahre. Man, what a dead end. Was für eine Sackgasse. Then Jesus appears. Dann erscheint Jesus. They can't even recognize him. Sie können ihn nicht einmal erkennen. He disguises himself. Er hat sich er verbirgt sich. Hi guys. Servus. How's it going? Wie geht's euch? Not so good. Nicht so gut. What's up? Was ist denn los? Haven't you heard? Habt ihr nicht gehört? Haven't you seen on CNN? Hast du es nicht haven't seen it on ORF? Im ORF gesehen? Oh my gosh, they crucified Jesus Christ. Jesus of Nazareth. Du meine Güte, sie haben Jesus von Nazareth gekreuzigt. Oh really? Ach wirklich? Like they crucified him. Ja, die haben ihn gekreuzigt. Yeah. That's unbelievable. Oh Mann, unglaublich. We thought he was going to be the Messiah. Wir dachten, er wäre der Messias. We thought he was the promise. Wir dachten, er sei die Verheißung. We thought he'd deliver us from the Romans. Wir dachten, er würde uns von den Römern befreien. Now he's dead. Jetzt ist er tot. And you know it's even more strange? Und weißt du, was noch schlimmer ist? That was funny. Some of the women say they saw him raised from the dead. Das ist lustig. Also einige der Frauen haben gesagt, sie haben ihn von den Toten auferstehen gesehen. Isn't that silly? Ist es nicht lustig? And it's the Lord. Und es ist der Herr. And he's talking to his disciples. Er spricht mit seinen Jüngern. Because they couldn't figure out how God would do it. Weil sie nicht herausfinden konnten, wie Gott es tun würde. Suddenly they doubted his word. Haben sie plötzlich an seinem Wort gezweifelt. But how God does things is so far beyond what we can imagine. Aber wie Gott Dinge tut, ist so weit über das hinaus, was wir uns vorstellen können. Proverbs 3, 5 and 6. Sprüche 3, 5 und 6. Trust in the Lord with all your heart. Vertraue dem Herrn mit ganzem Herzen. Do not lean on your own understanding. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Situations are going to arise in our lives. In unserem Leben werden Umstände kommen. As individuals. Wir als Individuen, as couples, oder als Paare, as families, als Familien, in a business, im Geschäft, in the church, in der Gemeinde, in society, in der Gesellschaft, between countries, zwischen Ländern. We can't explain them, wir können sie nicht erklären. But God knows what's going on. Aber Gott weiß, was vor sich geht. If you look at the First World War, wenn du dir den Ersten Weltkrieg anschaust, I was watching a documentary on the British Broadcasting System, what is it, BBC? Ich habe einen Dokumentarfilm im BBC gesehen. Unbelievable, the poisonous gas they were shooting at each other. Unglaublich, was für Giftgas sie miteinander the amount of sich geschossen haben. That died. Wie viele Menschen gestorben and sind. How they died. Und wie sie gestorben sind. What an unbelievable, gruesome war. Was für ein unglaublich grausamer Krieg. Any sense in it? Irgendein Sinn dahinter? God prepared a land for his people. Gott hat ein Land für sein Volk vorbereitet. Yeah. Ja. And then the Second World War und dann der Zweite Weltkrieg kommt. Even worse than the First World War. Noch schlimmer als der Erste Weltkrieg. As far as people getting killed everywhere. Überall Menschen wurden umgebracht. Into the millions and millions. Millionenfach. Any purpose? Irgendein Sinn? God prepared his people for the land. Gott hat sein Volk vorbereitet für das Land. And the book of Revelations will begin to unfold. Und das Buch der Offenbarung beginnt sich zu entfalten. Another war will come. Noch ein Krieg wird kommen. And that war will prepare the people in the land for Messiah. Und dieser Krieg wird das Volk im Land für den Messias vorbereiten. Amidst even the most unbelievable chaos, sogar inmitten des allerschlimmsten Chaos, God is God. Ist Gott Gott. And in my little life, und in meinem kleinen Leben, when I'm confused, wenn ich verwirrt bin, God is God. Ist Gott Gott. And I don't have to play God, und ich muss nicht Gott spielen. I don't have to understand how God is going to do something. Ich muss auch nicht verstehen, wie Gott etwas tun wird. I can just save myself a lot of heartache by using this word, perhaps. Ich kann mir viel Leid ersparen, indem ich das Wort vielleicht benutze. Peter is doing miracles. Petrus vollbringt Wunder. In Acts chapter 8. In Apostelgeschichte 8. And this sorcerer who got saved. Und dieser Zauberer, der gerettet wurde. Supposedly. Also. Says to Peter. Es schien so. Sagte zu Petrus. Hey man, that's cool. Hey Mann, das ist super. How did you do that? Wie hast du das gemacht? Kind of put your hands on that guy and he got healed? Du hast einfach nur die Hände aufgelegt und der wurde geheilt? I got some money here. Ich habe hier ein bisschen Geld. How much you want to give me that power? Hier, wie viel willst du, damit ich diese Macht auch bekomme? And Peter said, let your money be cursed. Und Petrus sagte, dein Geld sei verflucht. Your heart is not right with God. Dein Herz ist nicht richtig vor Repent Gott. Repent of this wickedness. Bekehre dich von dieser Bosheit. And perhaps, und vielleicht, I don't even know, ich weiß das nicht einmal, but perhaps God will forgive you. Aber vielleicht wird dir Gott vergeben. This wickedness is so great, I don't even know what God is going to do. Diese Boshaftigkeit ist so schlimm, ich weiß gar nicht, was Gott tun wird. And this is the Apostle Peter. Und das ist der Apostel Petrus. And this little word, perhaps, und dieses kleine Wort vielleicht can really save us from playing God in people's lives or in our own life. Kann uns wirklich davor bewahren, dass wir Gott spielen in unserem Leben oder im Leben von anderen. Someone says, "Do you know what happened in my life?" Jemand sagt, weißt du, was mir passiert ist? This happened in my past. Das ist in meiner Vergangenheit passiert. It's destroying the present. Es zerstört die Gegenwart. Well, perhaps. Na, vielleicht. Perhaps. Vielleicht. This is what God did to bring you to this place. Hat Gott das getan, um dich hierher zu bringen? I don't know. Perhaps. Ich weiß nicht. Vielleicht. I can give you a lot of possibilities of what God might be doing. Ich kann dir viele Möglichkeiten zeigen, was Gott vielleicht tut. I don't know. Ich weiß es nicht. I smashed my car today. Ich habe heute mein Auto zu Schrott gefahren. Maybe God saved you from getting killed. I don't know. Vielleicht hat Gott dich bewahrt, dass du umkommst. Vielleicht. I came and I had a flat tire. Ich kam und hatte einen Platten. Maybe an angel did it. Vielleicht hat es ein Engel getan. Maybe you were going to have an accident. Vielleicht wärst du sonst in einen Unfall gekommen. And you were going to be crippled for life. Und wärst dein Leben lang ein Krüppel gewesen. And God said the angel, go down here and und Gott sagt zum Engel, geh mal dahin und mach ein Loch in den Reifen. Ich weiß nicht. Aber wenn wir in den Himmel kommen, ist eines sicher. Wenn wir durch die Archive blättern von all dem, was in der unsichtbaren Welt passiert ist, und wir sehen, wie oft wir schon gestorben wären, aber es nicht passiert ist, ich hätte mir nie vorstellen können, dass das Gott war. Oh Herr, danke. Kannst du dir vorstellen, dir die Videos anzuschauen und zu sehen, was wirklich passierte und was Gott tat, was wir uns nie vorstellen könnten? Du meinst, das warst du, Gott? Gosh, I would never have imagined that. Das hätte ich mir nie vorstellen können. What does my word say? Was sagt mein Wort? My ways are past finding out. Meine Wege sind höher als deine. You can't figure out what he's doing. Du kannst nicht herausbekommen, was er tut. So if we can't figure out what he's doing, wenn wir nicht herausbekommen können, was er tut, why would anybody want to be dogmatic about anything? Warum würde jemand wegen irgendetwas dogmatisch sein wollen? Außerhalb dessen, was Gott sagt. Außerhalb der Prinzipien. Wenn wir im Glauben wandeln, gefallen wir Gott. Das wissen wir. Was Gott möchte, wovon Gott möchte, dass ich es im Glauben tue, das weiß ich nicht. Gott möchte, dass ich das tue. Bist du sicher? Oh ja, ganz sicher. Ja, wirklich? Totally for sure? Ganz, ganz sicher? You know the ways of God? Du kennst die Wege Gottes? We don't know. Wir kennen sie nicht. Who knows? Wer weiß schon? But this little word, aber dieses kleine Wort, it will keep us out of trouble for sure. Wird uns vor Schwierigkeiten bewahren. We should bring it into our vocabulary ganz sicher. Und wir sollten das öfters verwenden in unserem Vokabular. Amen. Amen. Let's let God be God. Lassen wir Gott Gott sein. And walk with him by faith. Und gehen wir mit ihm im Glauben. And you think of the possibilities, und du denkst an die Möglichkeiten. And you say, God can do any one of a thousand things right now. Und du sagst, Gott könnte tausende Dinge jetzt tun. I have no idea what he's doing. Und ich habe keine Ahnung, was er tun wird. I just know he loves me. Ich weiß nur, dass er mich liebt. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, we have our lives on earth. Wir haben unser Leben auf der Erde. Wir wandeln im Glauben, nicht der Sicht nach. Viele Umstände in unserem Leben. A lot of things we don't like. Vieles, was wir nicht mögen. Things that confuse us. Dinge, die uns verwirren. Frustrate us. Frustrieren. And if we could only look behind the curtain. Und wenn wir nur hinter den Vorhang schauen könnten and see things as you see things, und die Dinge so sehen, wie du sie siehst, we would understand. Würden wir verstehen. But this is what faith is all about. Aber der Glaube, to trust you. Da geht es nur darum, dir zu vertrauen, to walk by faith. Im Glauben zu wandeln, trusting you for the details. Dir für die Details zu vertrauen and not doubting your word. Und nicht deinem Wort zu zweifeln. Thank you for tonight, Lord. Danke für heute Abend, Herr. Bless these words to our hearts. Lass die Worte in unserem Herzen zum Segen werden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.